Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Good morning, good morning, good morning. Oh, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, here is something that I've said so much when I talked about the heart. Da ist etwas, das ich so oft sagte, als ich über das Herz gesprochen habe. And it's you will always have what your heart believes. Es ist, du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. You know, we need to stop to try to change a behavior without changing our heart. Wir müssen aufhören zu versuchen, ein Verhalten zu verändern, ohne unser Herz zu verändern. This is a life that's so hard and so complicated. Das ist ein Leben, das so hart und so kompliziert ist. And Jesus never called us to that kind of a life. Jesus hat uns nie zu einem solchen Leben berufen. Because I understand that the actions are very dangerous and can have very serious consequences. Ich verstehe, dass die Aktionen gefährlich sind und ernsthafte Konsequenzen haben. But the actions are nothing else but the fruit of a deeper root. Die Aktionen sind nichts anderes als die Früchte einer tieferen Wurzel. The deeper root is the wrong things that we believe. Die tiefere Wurzel sind die falschen Dinge, die wir glauben. Look what Jesus himself said. Schau, was Jesus selber sagte. In John chapter 6, verse 28 and 29. In Johannes 6, 28 und 29. Here Jesus said, hier sagte Jesus, the people came and said to him, what then shall we do that we may work the works of God? Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus answered and said to them, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, this is the work of God. Dies ist das Werk Gottes, that you believe in him whom he sent. Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. So what's the work of God that he wants you to do above every other thing? Was ist also das Werk Gottes, das wir über alles andere tun sollen? To believe in Jesus. An Jesus zu glauben. What does it mean to believe in Jesus? Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Jesus brought the grace of God to us. Jesus brachte uns die Gnade Gottes. Jesus came and he was full of truth and grace. Jesus kam und war voller Wahrheit und Gnade. We know that John tells us the law came through Moses, but truth and grace Jesus Christ. Wir wissen, dass Johannes uns sagte, dass das Gesetz durch Mose kam, aber die Wahrheit und die Gnade durch Christus. So if we do not understand that, wenn wir das nicht verstehen, then how can we experience the incredible victory of the cross? Wie können wir den unglaublichen Sieg vom Kreuz erleben? Always remember this. Erinnere dich immer daran. The work of God that he has prepared for you is first of all to believe. Das Werk Gottes, das er als erstes für dich vorbereitet hat, ist es zu glauben. And out of this believing in Jesus, not just in God. Und aus diesem Glauben an Jesus heraus, nicht nur an Gott, everything else will flow. Wird alles andere fließen. Do you know there is a passage in John chapter 7 that gripped me a long, long time ago? In Johannes Kapitel 7 gibt es eine Stelle, die mich vor langer, langer Zeit ergriffen hat. And it's in John chapter 7 about the living water flowing out of us. Es ist die Stelle in Johannes 7 über das lebendige Wasser, das aus uns herausfließt. And then he's giving us the key how living water can flow out of us. Und dann gibt er uns den Schlüssel, wie lebendiges Wasser aus uns herausfließen kann. Here is what he said. Hier ist, was er sagt. He who believes in me, as the scripture says, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, out of his body shall flow rivers of living water. Aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. And you know, I believe this is wrongly translated. Ich glaube, dass dies falsch übersetzt ist. And I tell you why. Ich sage dir warum. Because the scriptures never say that out of our bodies will flow rivers of living water. Diese Schriftstelle sagt uns nicht, dass aus unserem Körper heraus Ströme des lebendigen Wassers fließen. You know, you can search all of the Old Testament, you don't find it in the scriptures. Du kannst das ganze Alte Testament durchsuchen, du findest es nicht in den Schriften. Why? Because it's not there. Warum? Weil es nicht dort ist. So I do not believe that Jesus said he who believes in me. Deswegen glaube ich nicht, dass Jesus sagte, wer an mich glaubt, then, as the scriptures say, rivers of living water flow out of. Dann, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. I believe the comma is wrong. Ich glaube, dass das Komma falsch ist. I believe that Jesus wanted to say this. Ich glaube, dass Jesus dies sagen wollte. He who believes in me, as the scriptures say. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Komma. Komma. Out of his Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Because these people did not believe in Jesus as the scripture said what he was. Weil diese nicht an Jesus glaubten, wie die Schrift sagt, dass er war. They did not believe that he was the one who came and brought the new covenant. Sie glaubten nicht, dass er der war, der den neuen Bund brachte. Treated him as a nice rabbi. Sie behandelten ihn als netten Rabbiner, Meister. And some of those Pharisees not even as a nice rabbi. Und viele dieser Pharisäer nicht einmal als einen netteren Rabbiner. So, we have to believe in Jesus as the scripture says. Wir müssen also an Jesus glauben, wie es die Schrift sagt. And the scripture tells us what Jesus really did and who he is. Und die Schrift sagt uns, was Jesus wirklich getan hat und wer er war. The Son of the living God. Der Sohn des lebendigen Gottes. The one who sealed the finished work of the cross. Der das vollbrachte Werk am Kreuz versiegelt hat. The one who's given us perfect and absolute victory. Der uns den absoluten und perfekten Sieg gegeben hat. And as we learn to live like this, und wenn wir lernen, so zu leben, then we experience the true gospel of grace. Dann erleben wir das wahre Evangelium der Gnade. Then we can live in the victory of the cross. Dann können wir im Sieg des Kreuzes leben. Then life is fun. Dann macht das Leben Spaß. Tomorrow we will finish this series. Morgen beenden wir diese Serie. See you, friends. Wir sehen uns, Freunde.